Fünffach-Fernsprecher Telemonicatia Polska, Swinemünde Strandpromenade 2 an Radio Apuree. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören 5 Fernsprecher, alle gelb, wobei 4 von diesen gelben Fernsprechern in gleicher Höhe angebracht sind und der 5. ganz rechts außen ist etwas niedriger angebracht. Sieht so aus, als wäre dieser Fernsprecher für Kinder bestimmt. Ansonsten gehört zur Ausrüstung der unmittelbaren Umgebung ein gelber Drahtkopfbehälter auf Rollen, in dem Kunststoff-Einwegflaschen aufbewahrt werden, sowie ein Akkordeonspieler, der hier in unmittelbarer Nähe der Fernsprecher einige Akkordeonstücke zum Besten gibt. Ansonsten, außer zahlreichen Kneipen und Dancings, die hier gegenüber den Fernsprechern positioniert sind, hier auf der Strandpromenade keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi!